dass ich nicht soll kranken, so werd ich dir von Herzen danken. Doch aber gib mir auch dabei, dass auch in meinem frischen Leibe die Seele sonder Krankheit sei und alle Zeit gesund verbleibe. Nimm sie durch Geist und Wort in Acht, denn dieses ist mein Heil. Und wenn mir Leib und Seel verschmacht, so bist du Gott mein Trost und meines Herzens Teil.